Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 21. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute möchte ich meine Ankündigung vom letzten Mal wahrmachen und wiederum ein oder mehrere Exemplare der aktuell erhältlichen, wunderschön gebundenen Sonderausgabe von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit, die der Verlag C.H. Beck München zu eben diesem Behufe beigesteuert hat, unter die geschätzte Hörer- und Innenschar bringen. Diesmal lautet die Frage: Welchem weltberühmten Theatermann hat Friedell seine Kulturgeschichte der Neuzeit gewidmet? Die gesuchte Person war Freund und Förderer Friedells, der ihn als den großen Theatermagier verehrte. Umgekehrt verdankte er ihm unter anderem die durchaus schmeichelhaft aufzufassende Bezeichnung »der geniale Dilettant«. Ein kleiner Tipp: Sein Name wird im an Namensnennungen nicht eben übertrieben reichen Kommentarteil genannt. Um Missverständnissen und Irrtümern vorzubeugen, der dort ebenfalls kurz angesprochene Alleinherrscher über das kleinformatige Medienimperium rechts des Donaukanals kann trotz seines vorgerückten Alters aus chronologischen Gründen nicht in Frage kommen. Von einigen anderen Kleinigkeiten mal ganz abgesehen. Hier stünde fast eher zu vermuten, dass Friedell sich unter Umständen das ebenfalls auf einen Zeitungszaren, wie man damals gerne sagte, gemünzte Zitat von Karl Kraus zu eigen gemacht haben könnte, das da lautet: »Hinaus aus Wien mit dem Schuft«. Ihre richtige Antwort können Sie entweder telefonisch bei Orange 94.0 unter der Wiener Telefonnummer 319 0999 deponieren oder per E-Mail an friedell@o94.at senden. Diese Kontaktmöglichkeiten sind selbstverständlich auch auf dem Website von Orange 94.0 unter http://o94.at zu finden. Wie immer ist bis zur nächsten Sendung Zeit. Letzter Termin für Anruf oder E-Mail wäre somit der letzte Donnerstag im laufenden August, welchselbiger als der 27. Tag dieses Monats errechnet wurde. Gemäß der guten Sitten besteht zwar kein Kaufzwang, wohl aber eine Hörempfehlung. Genug der Formalitäten, Zeit, sich ins Vergnügen zu stürzen und das Wort meinem heutigen Sendungsgast Monika Mokre zu übergeben. Die Radikalen. Je ketzerischer ein Glaube ist, desto reiner pflegt er zu sein. Und tatsächlich geht auch das Wort Ketzer auf das griechische Kasseros zurück. Wirkliche Freireligiöse waren in jener Zeit nur die Radikalen. Karlstadt, Münzer, die Wiedertäufer und die Mystiker. Was Karlstadt anlangt, so war einer jener alles entstellenden und komprimierenden Wirrschädel, wie sie jede neue Bewegung hervorzubringen pflegt. Weniger leicht ist es, über Münzer ein abschließendes Urteil zu fällen. Luther nannte ihn und seine Anhänger Mordpropheten und Rottengeister. Er wiederum nannte Luther das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg und einen Erzbuben, Erzheiden, Wittenberger Papst, Drachen und Basilisken. Er wollte nicht bloß den römischen Stuhl, die Prälaten, Bischöfe und Mönche, sondern alles geistliche Mittlertum ausgetilgt sehen und mit dem Satz ernst machen, dass jeder Gläubige sein eigener Priester sei und nur im direkten Verkehr mit Gott sein Heil finden könne. Er wollte nicht bloß Pfründen und Klöster aufgehoben wissen, sondern jederlei Herrschaft, Bevorrechtigung und Unterdrückung, ja sogar das persönliche Eigentum. Er bekämpfte nicht bloß die Autorität der Kirchentradition, sondern auch die Autorität des Schriftbuchstabens und berief sich allein auf das innere Wort, das Gott auch heute noch jedem Erleuchteten verkünde. Er war zweifellos ein Fanatiker, der vor wilden Gewalttaten, Zerstörungen und Blutopfern nicht zurückschreckte, aber ein Fanatiker von sehr hoher Religiosität. Die meisten Lehrer pochen sträflicherweise auf den süßen Christus und sein stellvertretendes Leiden, wollen sich mit seinem Kreuz das eigene Kreuz ersparen und mit dem bloßen Glauben die Bitterkeit der Wiedergeburt. Hier verwirft er mit Entschiedenheit und mit den triftigsten Gründen die lutherische Rechtfertigungslehre. Nur in der Verzweiflung und Trostlosigkeit, im Fegefeuer und in der Hölle werde der Glaube geboren. Den Weg zu Gott müsse jeder selbst von Neuem finden, unter allen Schmerzen und Ängsten der Nacht. Die Offenbarung des inneren Wortes ist nur möglich, wenn das Ich, die Welt und das Fleisch abgetötet sind. Im fleischlichen Menschen kann Christus nicht Mensch werden, der Geist sich nicht offenbaren. Darum glaubte Münzer aber andererseits auch an die Möglichkeit von Visionen und Erleuchtungen, an höhere Inspirationen und unmittelbare Eingriffe Gottes. Mit Münzer berührten sich die Wiedertäufer oder Anabaptisten. Sie lehrten ebenfalls, dass die Angehörigen des neuen Reichs Christi nur direkt von Gott ihre Eingebungen empfingen, durch ein Versinken in die Gelassenheit, worin alle Affekte und natürlichen Regungen verlöschen. Weil eine solche Beziehung zum Ewigen nur dem reifen Christen möglich ist, verwarfen sie die Kindertaufe. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinde war persönliches Christentum und sittliche Heiligkeit. Den Sakramenten maßen sie keinen Wert bei. Viele von ihnen huldigten chiliastischen Vorstellungen. Den Eid erklärten sie für Sünde, die Kirchen für Götzenhäuser, darin noch über die Bilderstürme hinausgehend. Ein hoher Idealismus, getragen von einem freudigen Willen zum Märtyrertum, lebte in ihren Lehren, die von den Protestanten fast noch mehr verworfen wurden als von den Altgläubigen. Sebastian Franck. Aber wenn man von der deutschen Reformation spricht, so sollte man immer an erster Stelle die Mystiker nennen, die den religiösen Willen der Zeit und des Volkes am reinsten und tiefsten verkörpert haben. Jedoch, die Geschichte ist eine philiströse Macht. Sie bewahrt nur die Namen der Erfolgreichen in fetten Lettern, während sie die Menschen, die im Strome der Zeit vorausschwammen, oft aus dem Auge verliert und sich ihrer höchstens einmal wieder im Kleingedruckten erinnert. Die bedeutendsten Mystiker des Protestantismus sind Kaspar Schwenkfeld, Valentin Weigel und vor allem Sebastian Franck. Schwenkfeld, ein Schlesier, von Luther erbittert angefeindet, hat sein ganzes Leben der Polemik gegen den Schriftbuchstaben gewidmet, indem eine neue Knechtung des Geistes eine neue Veräußerlichung des Christentums erblickte. Die Pastoren, die so vermessen sind, sich allein im Besitz der wahren Bibelerklärung zu wähnen, stellen ihm nur ein neues System des überhebungsvollen, monopolsüchtigen Klerikalismus dar. Die äußere Kirche muss überhaupt aufgehoben werden und an ihrer Stelle soll die innere treten. Weigel, dessen Schriften zu seinen Lebzeiten nur handschriftlich verbreitet waren, lehrt, dass wir nur das erkennen können, was wir in uns tragen. Darum, wenn der Mensch sich selbst versteht, so hat er auch das All begriffen. Er erkennt die irdische Welt, weil sein eigener Leib die Quintessenz aus allen sichtbaren Substanzen ist. Er erkennt die Welt der Geister und Engel, weil sein Geist von den Sternen stammt. Und er erkennt Gott, weil seine unsterbliche Seele göttlichen Ursprungs ist. Seine selbstgewählte Grabschrift lautete: Summa summarum, o Mensch, lerne dich selber erkennen und Gott. So hast du genug hier und dort. Sebastian Franck aus Donauwörth, zuerst katholischer Priester, dann lutherischer Prediger, schließlich konfessionslos, hat ein unstetes Wanderleben geführt. Unter vielen Anfechtungen, da auch er sich zu Schwenkfelds Lehre bekannte, dass der Buchstabe das Schwert des Antichrist sei. Das Christentum töte. Er selbst wollte ein frei, unsektisch, unparteiisch Christentum, das an kein äußerlich Ding gebunden ist. Es sind zu unserer Zeit fürnämlich drei Glauben aufgestanden, die großen Anhang haben. Lutherisch, zwinglisch, teuflisch. Das vierte ist schon auf der Bahn. Dass man alle äußerlich Predigt, Zeremonie, Sakrament, Bann, Beruf als unnötig will aus dem Wege räumen und glatt ein unsichtbar geistlich Kirchen allein durchs ewig unsichtbar Wort von Gott unäußerlich Mittel regiert will anrichten. Aus dieser sozusagen kirchlich-exterritorialen Stellung fließt ihm zugleich die höchste Toleranz. Der törichte Eifer vexiert jetzt jedermann, dass wir parteiisch glauben wie die Juden, Gott sei allein unser. Sonst sei kein Himmel, Glaube, Geist, Christus als in unserer Sekte. Jede Sekte will eifrig Gott niemanden lassen, so doch ein gemeiner Heiland der ganzen Welt ist. Mir ist ein Papist, Lutheraner, Zwinglianer, Täufer, ja ein Türke ein guter Bruder. Ganz und gar will ich einen freien Leser und Beurteiler und will niemand an meinen Verstand gebunden haben. Nicht nur das Abendmahl, sondern alle Lehren und Einrichtungen der christlichen Religion betrachtet Franck symbolisch. Adams Sündenfall und Christi Himmelfahrt sind die ewige Geschichte des Menschengeschlechts. In jedem Menschen vollziehen sie sich aufs Neue. Ostertag und Pfingsttag sind nur vergängliche Gleichnisse für das ewige Ostern und Pfingsten Gottes. Auch die Schrift ist eine ewige Allegorie. Wie gar viele, ohne es zu wissen, Adam sind, so sind viele, ohne es zu wissen, Christus. Christus wird noch heute täglich gekreuzigt. Es hat seine Pharaones, Pilatus, Pharisäer, Schriftgelehrten, die Christum für und für in ihnen selbst, obwohl nicht äußerlich nach dem Buchstaben und der Historie kreuzigen. Es ist überhaupt nichts gewesen, das nicht auf seine Weise noch ist und sein wird bis zum Ende. Antiochus, Sanherib, Herodes leben noch. Gott selber aber ist undefinierbar. Was man von ihm sagt, ist nur Schein und Schatten. Er ist und wirkt alles. Und wäre die Sünde etwas und nicht nichts, so wäre Gott auch die Sünde im Menschen. Er verdammt niemanden, sondern ein jeder sich selbst. Dem Frommen aber ist er auch ferne nah, ja niemals näher, als wenn er am fernsten zu sein scheint. Dem Gottlosen schaden gute Werke mehr, als sie ihm nützen. Denn gute Werke machen nicht fromm, wie böse nicht verdammen, sondern sie zeugen nur von den Menschen. Darum sind alle im Glauben getanen Werke gleich. Gott ist der Welt Gegensatz und Widerpart, der Welt Teufel und Antichrist, der Welt Reichtum und Weisheit ist für Gott die größte Armut und Torheit. Weltherrschaft ist die größte Knechtschaft. Dagegen wieder, der Antichrist, Satan und sein Wort, das ist der Welt Christus, Gott und Evangelium. Geburt der Kabinettspolitik. Was tat nun in all diesen Verwirrungen und Klärungen der deutsche Kaiser? Man kann sagen, er tat bei aller seiner klugen Geschäftigkeit und erfolgreichen Wirksamkeit eigentlich nichts. Nämlich nichts, was seinem welthistorischen Range und der welthistorischen Stunde entsprochen hätte. Die große Politik Europas ging damals ganz andere Wege als reformatorische und religiöse. Eben damals begannen sich die Großmächte zu konsolidieren und in jenen Umrissen festzusetzen, die sie im Großen und Ganzen die Neuzeit hindurch beibehalten haben. Die Westmacht Frankreich, die Nordmacht England, die Mittelmacht Habsburg, von allen die ausgedehnteste und gefährlichste. Denn sie umspannte nicht bloß die österreichischen Erbländer, zu denen bald Böhmen und Ungarn kamen, sondern auch Spanien, die Neue Welt, die Niederlande, die Franche-Comté, Neapel, Sizilien, Sardinien, Teile von Süddeutschland, das sogenannte Vorderösterreich, ja sogar eine Zeit lang ganz Württemberg. Sie erschien fast unüberwindlich und rief daher immer von neuem weit verzweigte Allianzen ins Leben. Der große Gegensatz Frankreich-Habsburg, der den größten Teil der neueren europäischen Geschichte bestimmt, trat zum ersten Mal in voller Schärfe und Deutlichkeit ins Licht. Die wichtigsten Streitobjekte waren das Herzogtum Mailand, Süditalien und Burgund, denn beide Teile behaupteten historische Ansprüche auf diese Gebiete zu besitzen. Karl V. hat sich immer in erster Linie als König von Spanien betrachtet und sich auch als Kaiser, nicht als deutsches Oberhaupt, sondern als Weltbeherrscher, als Monarch des mittelalterlichen Universalreichs empfunden. Mit ihm und seinem ihm noch überlegenen Schüler und späteren Gegner Moritz von Sachsen gelangte die Kabinettspolitik ans Ruder. Jene bloß vom persönlichen dynastischen Vorteil diktierte, verruchte Diplomatie der lügnerischen Ränke, des unklaren Drohens, halben Versprechens, perfiden Lavierens und planmäßigen Durcheinanderhetzens, die im 17. und 18. Jahrhundert ihre höchsten Triumphe gefeiert hat. Und gleichzeitig entwickelt sich jenes großartige Bestechungssystem, das in diesem Umfang und dieser Skrupellosigkeit neu und erst in einem Zeitalter der Geldwirtschaft möglich war. Geld und Politik vereinigen sich überhaupt erst jetzt zu jenem unzertrennlichen Bündnis, das für die Neuzeit charakteristisch ist. Schon die Art, wie die Wahl Karls V. zustande kam, ist hierfür bezeichnend. Für die Kaiserkrone kamen außerdem noch drei Kandidaten ernsthaft in Betracht. Der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, der geeignetste gewesen wäre, Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. Von England. Aber Karl V. siegte. Nicht etwa, weil er mehr Sympathien besaß oder weil politische Erwägungen für ihn gesprochen hätten, sondern einfach deshalb, weil das große Bankhaus Fugger für die Summen, die er den Kurfürsten versprochen hatte, garantierte. Also schon damals war die eigentliche Großmacht nicht Spanien, Frankreich oder England, sondern der Wechsler mit seinem Geldsack. Die Stellung Karls V. zur evangelischen Frage ist niemals von irgendeiner Rücksicht auf die Bedürfnisse des deutschen Volkes diktiert worden, sondern immer nur von der momentanen Lage der Außenpolitik. Die drei Bestimmungsstücke, aus denen er seine jeweilige Haltung konstruierte, waren Papst, Orient, Frankreich. Die ganze Geschichte der deutschen Reformation von Luthers Bruch mit dem Papst bis zum Augsburger Religionsfrieden zeigt das mit vollkommener Deutlichkeit. Im Jahr 1521 braucht Karl V. die Bundesgenossenschaft des Papstes für seinen ersten Krieg gegen Franz von Frankreich. Das Wormser Edikt verbietet daher alle Neuerungen und Luther wird in die Reichsacht erklärt. 1526 schließt der Papst mit Frankreich die gegen den Kaiser gerichtete Heilige Liga von Cognac und alsbald erhalten die Evangelischen auf dem ersten Speyer Reichstag einen für die Ausbreitung der Lehre günstigen Reichsabschied. Aber das Jahr 1529 bringt den allgemeinen Frieden von Cambrai und infolgedessen auf dem zweiten Speyerer Reichstag die Erneuerung des Wormser Edikts. Im darauffolgenden Jahre wird Karl V. vom Papst gekrönt und die Revanche dafür ist ein äußerst schroffer Reichsabschied auf dem großen Reichstag zu Augsburg. Aber in den nächsten Jahren wird die Türkengefahr immer drohender und es kommt daher 1532 zum Religionsfrieden von Nürnberg, worin den Protestanten bis zu einem allgemeinen Konzil freie Religionsübung zugestanden wird. Durch den Frieden von Crespy und den Waffenstillstand mit den Türken bekommt der Kaiser jedoch wieder freie Hand und sucht die Kircheneinheit gewaltsam wiederherzustellen. Es kommt zum Schmalkaldischen Krieg und es gelingt Karl durch den glänzenden Sieg bei Mühlberg, den Protestanten das Augsburger Interim aufzuzwingen, von dem es im Volksmund hieß, es habe den Schalk hinter ihm. Aber durch den Abfall des Kurfürsten Moritz von Sachsen wendet sich die Situation vollständig. Im Passauer Vertrag wird das Interim abgeschafft und im Augsburger Religionsfrieden erhalten die Landesherren und freien Städte das Recht, die Religion ihrer Untertanen zu bestimmen. Cuius regio, eius religio. Psychologie der Habsburger. Karl V. war während seiner ganzen Regierung von unerhörtem Glück begleitet. Siegreich gegen innere und äußere Feinde, gegen aufständische Spanier und Niederländer, Päpste und Ketzer, deutsche Fürsten und tunesische Seeräuber, Franzosen und Engländer, Indianer und Türken. Und doch haben alle diese Siege im Grunde zu nichts geführt, was wert wäre, in einer Geschichte der europäischen Kultur als bedeutsam verzeichnet zu werden. Dies, das Leerlaufen aller seiner Erfolge, lag in seinem Charakter und im Charakter der Habsburger überhaupt. Dieses Geschlecht, das länger als ein halbes Jahrtausend die Geschicke Europas so wesentlich mitbestimmt hat, ist ein psychologisches Rätsel. Hermann Bahr sagt in seiner Monographie Wien, einem Meisterwerk der psychologischen Vivisektion: Unter den habsburgischen Fürsten sind genialische und simple, stürmische und stille, leutselige und mürrische, siegende und geschlagene, gesellige und vereinsamte gewesen. Menschen jeder Art. Aber allen ist gemein, dass ihnen der Sinn für das Wirkliche fehlt. Und in seiner knappen, aber gehaltvollen Schrift Das Geschlecht Habsburg bezeichnet Erich von Kahler als einer der entscheidendsten Grundzüge der Habsburger ihre Entrücktheit. Wenn etwas die Habsburger unter den Sprossen anderer Geschlechter besonders auszeichnet, so ist es dies, dass sie alle stetig von Geheimnis umzogen sind. An jedem von ihnen und in jeder ihrer Bewegungen, von der Staatsaktion bis zur unwillkürlichen Wendung des Körpers, spürt man ein Ferngehaltensein. Die eine Beobachtung ergänzt die andere. Sie hatten keinen Sinn fürs Wirkliche, weil sie selbst nicht wirklich waren. Der Bischof Liutprand von Cremona, der um die Mitte des 10. Jahrhunderts Konstantinopel besuchte, berichtet über seine Audienz beim byzantinischen Kaiser. Nachdem ich zum dritten Mal nach der Sitte mich vor dem Kaiser anbetete, den Staub geworfen hatte, erhob ich mein Antlitz und ihn, den ich eben noch in mäßiger Höhe über der Erde hatte thronen sehen, sah ich jetzt in ganz neuem Gewand fast die Decke der Halle erreichen. Wie das kam, konnte ich nicht begreifen, wenn er nicht vielleicht durch eine Maschine emporgehoben wurde. Einer derartigen Maschinerie haben sich die Habsburger auf psychologischem Gebiet bedient. Oder eigentlich gar nicht einmal bedient. Es war eine natürliche Mitgift und ererbte Fähigkeit, in jedem Augenblick in ganz neuem Gewand hoch über der Erde schweben zu können. Alle Habsburger kann man irgendwie auf diesen Generalnenner bringen. Sie sind da und nicht da. Zugleich stärker als das Wirkliche und schwächer als das Wirkliche. Wie ein Albdruck, ein böser Traum. Sie sind diaphan, zweidimensional, nicht zu fassen. Sie haben keine Brücken zu den Menschen und die Menschen keine zu ihnen. Sie sind Inseln. Die Wirklichkeit soll sich nach ihnen richten, nicht sie nach der Wirklichkeit. Aber das wäre ja die Definition des Genies. Denn was ist das Genie anderes als ein höchst gespannter Wille, der die Welt, die Zeit, gebieterisch nach seinem Ebenbilde modelt? Aber sie waren leider keine Genies. Ohne diese Voraussetzung jedoch ist, wer eine solche Veranlagung besitzt, ein gefährlicher Phantast. Ein Feind des Menschengeschlechts. Sie haben aus einer selbst geschaffenen Scheinwelt heraus, die sie nie verließen, jahrhundertelang die wirkliche Welt beherrscht. Ein sehr sonderbarer Vorgang. Nur die Kehrseite dieser seltsamen Verstiegenheit ist die große Nüchternheit, der Mangel an Begeisterung, Schwung, Hingabe, wodurch alle Habsburger charakterisiert sind. Und im Zusammenhang damit steht ihre vollständige Unbelehrbarkeit, der berühmte habsburgische Eigensinn, der es verschmäht, an Menschen, Dingen, Ereignissen etwas zuzulernen, am Leben zu wachsen und sich zu wandeln. Sie haben alle keine Entwicklung. Ob sie papistische Fanatiker waren wie Ferdinand II. Oder liberale Weltverbesserer wie Josef II., starre Legitimisten wie Franz II. Oder halbe Anarchisten wie der Kronprinz Rudolf, immer nehmen sie die Materialien zu dem Weltbild, das sie der übrigen Menschheit aufzwingen wollen, ganz aus sich selbst. Wie die Spinne die Fäden zu ihrem Gewebe aus ihrem eigenen Leib zieht. Für alle diese Eigenschaften kann Franz Josef I. als klassisches Beispiel dienen. In einem fast 90-jährigen Leben ist ihm nie irgendein Mensch, irgendein Erlebnis nahegekommen. In einer fast 70-jährigen Regierung hat er nie einem Ratgeber oder dem Wandel der Zeiten Einfluss auf seine Entschließungen eingeräumt. Nie ist ein farbiges oder auch nur ein warmes Wort, eine starke Geste, eine besonders hohe oder besonders niedrige Handlung, die ihn als Bruder der übrigen Menschen enthüllt hätte, von ihm ausgegangen. Es war, als ob die Geschichte alle Wesenszüge des Geschlechts in dem letzten habsburgischen Herrscher noch einmal vorbildlich hätte zusammenfassen wollen. In dem letzten. Denn dies ist der tragisch-ironische Epilog dieses 600-jährigen Schicksals, die große Reihe endet mit einer Null. Karl I. war nur noch ein Linienoffizier. Die Zeit des Geschlechts Habsburg war erfüllt. Das Geheimnis Karls des V. Mit jenem anderen Karl I. aber, der als deutscher Kaiser der V. hieß, beginnt die Reihe der echten Habsburger. Maximilian war noch ein normaler deutscher Fürst. Heiter, sportfreudig, redselig, von liebenswürdiger Sprunghaftigkeit, für alles Mögliche lebhaft, wenn auch etwas oberflächlich interessiert, ein Mensch unter Menschen. Um seinen Enkel liegt der habsburgische Flor. Wer hat je in seiner Seele gelesen? War er ein Machtbesessener, ein unersättlicher Länderfresser, der alles nahe und ferne dem Riesenleib seines Weltreichs assimilieren wollte? Afrikanische Küsten, amerikanische Märchenreiche, Italien, Deutschland, Ostfrankreich? Aber von seinem Erbe verschenkte er schon beim Antritt seiner Regierung fast die Hälfte an seinen Bruder. Und auf der Höhe seines Lebens dankte er plötzlich ab, ging ins Kloster, wurde Gärtner und Uhrmacher und ließ seine eigene Totenmesse lesen. War er ein treuer Sohn der römischen Papstkirche, der gewaltsam das Mittelalter verlängern und die Kirchenspaltung um jeden Preis verhindern wollte? Aber er hat sein halbes Leben lang den Papst erbittert bekämpft und seine Landsknechte haben das heilige Rom in der furchtbarsten Weise geplündert und verwüstet. War er deutsch wie sein Vater, spanisch wie seine Mutter, niederländisch wie seine Heimat, französisch wie seine Muttersprache? Er war nichts von alledem. Er war ein Habsburger. Tizian hat in seinen beiden Bildnissen mit fast unbegreiflicher Genialität dieses geheimnisvolle, weltentrückte, außermenschliche Wesen des Kaisers erfasst. Im Morgengrauen lässt er ihn über das Schlachtfeld von Mühlberg reiten, als schwarzen gepanzerten Ritter, mit eingelegter Lanze langsam daherkommend wie ein unwiderstehliches Schicksal. Ein Sieger, der bei seines eigenen Triumphes nicht froh werden kann. Die Welt liegt ihm zu Füßen, aber was ist die Welt? Und auf dem Münchner Porträt lässt er ihn einfach still dasitzen, in schlichtes Schwarz gekleidet, den Blick in unergründliche Fernen gerichtet, als sei alles um ihn herum Luft oder Glas, durch das er teilnahmslos hindurchsieht. Ein tief einsames, gegen alles Leben völlig abgeriegeltes Geschöpf, die ganze Tragik des Herrschens ist in diesen Gemälden aufgefangen und der ganze Fluch dieses Geschlechts, kein Herz besitzen zu dürfen. Weil Kaiser Karl kein Herz hatte, hat ihm all sein scharfer Verstand, seine souveräne Diplomatie, sein weitschauendes Bauen und Planen nichts genützt. Er hat den Zentralgedanken der Zeit nicht erfasst. Er hatte es damals in der Hand, gestützt auf Ritter, niederen Klerus, Städte und Bauern, die Macht der Landesfürsten zu brechen und eine wirkliche Monarchie zu errichten. Diese Ansicht hat kein geringerer vertreten als Napoleon I. Die Zeit drängte auf eine solche Entwicklung hin. In allen übrigen Großstaaten ist das Experiment gelungen. Es lässt sich aber fragen, ob es für Deutschland ein Glück gewesen wäre, wenn der Kaiser dem Gebot der Stunde gefolgt wäre. Es wäre sehr bald aus der demokratischen Monarchie eine absolute, aus dem Nationalstaat ein Einheitsstaat, aus dem deutschen Volke eine uniforme, despotisch und dazu noch von Spanien aus regierte Masse geworden. Monika, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Vielen Dank für die Einladung. Egon Friedell hat als promovierter Philosoph gewildert in den Revieren der Historiker, Kunsthistoriker und einiger anderen Wissenschaften. Du bist selbst ein interdisziplinäres Geschöpf, als Politologin unterwegs in diesem Spannungsfeld Politologie, Kultur, Kunst, Wissenschaften. War damals die interdisziplinäre Art des Herangehens üblich zu Friedells Zeiten? Also sicherlich üblicher als jetzt. Also ich würde denken, dass Friedell als mit diesem universalen Anspruch auch schon relativ spät ist. Wenn man zum Beispiel, also wenn man Adam Smith liest oder so, ist das ganz faszinierend, dass der einfach ganz unbekümmert aus allen Richtungen und auch Karl Marx oder so hat das getan. Ne? Während es ja jetzt in den Wissenschaften zu ständigen Spezialisierungen kommt, die immer enger werden, was natürlich schon Vorteile hat, weil die Leute sich dann wirklich sehr gut auskennen bei dem, was sie tun, aber andererseits, naja, der Sache auch viel vom Reiz nimmt und einfach wenig spannend ist und wenig innovativ vom Ansatz her. Ne? Also insofern denke ich mir, das hört sich immer mehr auf und es ist ja auch dieses ganze Humboldtsche Bildungsideal, dass man etwas wissen soll, einfach was Schönes, was zu wissen oder so, das geht uns ja jetzt radikal verloren mit allen Universitätsreformen, mit allen Vorstellungen, wie irgendwie Bildung und auch wie Forschung zu funktionieren hat. Also es hat sich eine Entwicklung fortgesetzt, die Friedell damals sehr wohl beobachtet und beschrieben hat, nämlich die Herausbildung des Expertentums. Ist das tatsächlich so? Weil wir ja auch in einer Zeit leben, wo jetzt eigentlich der Experte oder die Expertin alleine oft eben nicht ausreicht und man schaut, dass man interdisziplinäre Teams zusammenfindet. Es gibt diese Behauptung und zum Teil materialisiert sie sich auch. Ends aller Enden ist es so, dass du in der Wissenschaft große Probleme hast mit deiner Karriere, wenn du versuchst, inter- oder transdisziplinär zu arbeiten, dass du auch mit Projekten Probleme hast, die irgendwie in so Randbereichen oder übergreifenden Bereichen angesiedelt sind und dass es durchaus immer deutlicher belohnt wird, wenn du in einem engen Feld publizierst, forschst. Also all diese Exzellenzkriterien, die angelegt werden in deine Arbeit, die haben damit zu tun, dass du in ganz bestimmten akademischen Zeitschriften deine Arbeit unterbringst und die sind ganz stark spezialisiert und da kommst mit irgendwas Neuem interdisziplinär nicht rein. Also ich sehe da eine starke Inkongruenz zwischen dem, was so gefordert, behauptet wird einerseits und dem, wie der Betrieb dann wirklich abläuft. Auch an den Universitäten sieht man jetzt, dass die irgendwie in diesem Wettstreit mit den Fachhochschulen nicht wirklich wissen, wie sie sich positionieren sollen oder so. Und es ist eben auch sozusagen immer, es gibt immer genauere Kriterien dafür, wie gemessen wird, ob etwas gut oder schlecht ist. Das ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Ne? Also, da Leute wie ich zum Beispiel nichts tun als öffentliches Geld verbrauchen, kann man ruhig einmal nachschauen, was wir so tun. Ne? Aber die Instrumente sind nicht speziell tauglich, beziehungsweise geben dann halt eine Richtung vor, wo du möglichst abbrechenbar Dinge tust. Das heißt, du kannst da nichts ausprobieren, es darf dir nichts schief gehen. Ne? Wenn du in einem sehr eingefahrenen Pfad bleibst, wird da im Regelfall nichts schief gehen. Ne? Wenn du mal was ganz anderes probierst, zum Beispiel als Philosoph für Kulturgeschichte schreiben, sagst, das kann einfach in die Hosen gehen, ne? Und dann hast du nichts vorzuweisen. Ne? Und im Unterschied zu Friedell sind ja die meisten Wissenschaftler nicht finanziell unabhängig irgendwie mit Vermögen ausgestattet oder so. Ja, lustigerweise war bei Friedell, der aus vermögendem Hause stammte, aber sich mit der Familie sehr heftig überworfen hatte, erstens, zweitens im Ersten Weltkrieg einen Großteil seines Vermögens eingebüßt hat. Also in die Situation, unabhängig zu sein und sich das überhaupt leisten zu können, diese Kulturgeschichte zu schreiben, kam er aufgrund seines Engagements durch Max Reinhardt. Als Schauspieler einerseits, als Autor, Dramaturg und Übersetzer. Ah ja. Und die wirkliche Unabhängigkeit hat ihm dann eigentlich die Kulturgeschichte gebracht, ein großer Bestseller war. Wir sitzen hier in den mehr oder minder heiligen Hallen der Akademie der Wissenschaften, wo du darüber nachsinnst, wie du das öffentliche Geld am besten verbraten kannst, um dein Zitat aufzugreifen. Diese Akademie der Wissenschaften ist ja ein interdisziplinäres Konstrukt, wenn ich es nicht ganz falsch verstehe. Seid ihr da so eine Art Insel der Seligen? Die Akademie der Wissenschaft ist ein multidisziplinäres Konstrukt, nicht unbedingt ein interdisziplinäres. Also die Akademie hat schon eine Struktur, wo sehr viele verschiedene Wissenschaften und auch sehr kleine Wissenschaften irgendwie noch einen Ort haben. Das wird immer mehr gefährdet durch sinkende Budgets. Ist sicher auch strukturell teilweise problematisch, weil es einfach sehr viele sehr kleine Einheiten gibt. Ich persönlich schätze das sehr. Also das ist auch das, Orchideendisziplinen oder so etwas noch gibt, ne, die teilweise unglaublich spannende Ergebnisse bringen. Aber es ist nicht unbedingt so, dass jetzt sehr viel kooperiert wird zwischen diesen Einrichtungen. Ich spreche jetzt auch hauptsächlich von diesem geisteskulturwissenschaftlichen und so ein bisschen im sozialwissenschaftlichen Bereich. Die Naturwissenschaft ist, das sind auch größere Einheiten, aber hier gibt es halt noch die Numismatik und es gibt das ganz ausgezeichnete Institut für Iranistik und so. Also es gibt wirklich Dinge, die hier passieren und woanders nicht. Aber tendenziell wird auch das abgebaut. Und tendenziell, also da die Budgets sinken und man sinnvollerweise auch sagt, man sollte nicht einfach jetzt linear kürzen, sondern muss Entscheidungen treffen inhaltlich, werden diese Entscheidungen für die Fächer ausgehen, die irgendwie mehr im Mainstream stehen, die mehr öffentliche Anerkennung bekommen. Das heißt in erster Linie für die Naturwissenschaften und dann halt, ja, wie auch immer, also nicht jedenfalls für das, was ihm hier noch irgendwie bewahrt wurde oder seine Nische gefunden hat. Das heißt, wir gehen in Richtung eines, mal böse ausgedrückt, Fachidioten und Fachidiotinentums. das vor allem ziel- und zweckgerichtet forschen soll, um maximal mittelfristig auch umsetzbare Ergebnisse zu erzielen. Ja, das ist nur eine, das ist richtig, es ist eine sehr scharfe Beschreibung dessen, was passiert. Das mit der Umsetzung würde ich vielleicht noch so ein bisschen in Klammer setzen. Also es gibt durchaus sozusagen auch einen, es gibt Evaluierungskriterien, die auf Grundlagenforschung sich beziehen und wo die Umsetzbarkeit vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht, sondern es einfach, das ist dann wieder das System der Peers, die halt bestimmen, was in einer Disziplin gerade wichtig ist und was gerade dazugehört. Und ich meine, ich finde das grundsätzlich eine bedenkliche und ungünstige Entwicklung. Es ist andererseits natürlich schon so, dass wir in unserem Studium ein gewisses Handwerkszeug gelernt haben sozusagen, gewisse Herangehensweisen einfach beherrschen und die aus anderen Studien eher nicht beherrschen. Und also so Ausnahmeerscheinungen wie Friedel kann man nicht umlegen sozusagen auf eine gesamte Wissenschaftslandschaft. Also es ist tatsächlich, dass das interdisziplinäre Arbeiten ist ja sehr schwierig. Ich habe ja nicht nur in den Kulturwissenschaften, ich habe ja zeitlang auch in der Ökonomie, also in der Kulturökonomie gewildert, und habe das wirklich an irgendeinem Punkt gelassen, weil mir aufgefallen ist, mir fehlt einfach das Studium dafür. Also ich hatte einen Kollegen, der mit grenzenloser Geduld mir die Grundbegriffe beigebracht hat. Das waren sehr produktive, schöne Gespräche und Diskussionen, aber an irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, also ich komme da nicht weiter. Nicht? Dafür fehlt mir das Handwerkszeug. Und insofern glaube ich auch, dass eben diese Aufrufe zum interdisziplinären und transdisziplinären Arbeiten jetzt nicht nur an den Strukturen scheitern, sondern zum Teil auch daran, dass es ein unglaubliches Engagement erfordert und wirklich schwierig ist. Ne? Und auch bei diesen interdisziplinären Studiengängen habe ich manchmal meine Zweifel, wie junge Leute irgendwie klarkommen, wenn sie nur so kleine Teile aus verschiedenen Studien hören und sozusagen der ganze Unterbau fehlt. Ja, aus persönlichem Erleben kann ich sagen, schwierig, weil ich bin nicht im wissenschaftlichen Bereich tätig, aber ich bin positiv ausgedrückt ein Generalist. Ein bisschen weniger hochtrabend gesagt, verstehe ich von vielen Dingen ein bisschen was. Bin nirgendwo ein Experte. Ist mir bis jetzt immer gelungen, eine Nische zu finden, aber die Frage ist schon, wie lange noch? Ja, ja, ich meine, es gibt da auch Zufälligkeiten und so, ne? Also eben, mir hat aktuell jetzt vor wenigen Monaten das vielleicht genützt, dass ich immer irgendwie diese Kultur-Kunst-Schiene behalten habe, die ich im Hauptjob eigentlich nicht gebraucht habe, nicht? Weil ich eben diesen Hauptjob gewechselt habe innerhalb der Akademie und dafür war das dann wieder ganz günstig, dass ich diese Kulturagenten auch weitergemacht habe, die einfach nur deswegen gemacht haben, weil sie mich interessiert haben, nicht? Weil irgendwie ansonsten ja, habe ich europäische Integration gemacht über die letzten Jahre. Also das so kann es auch ausgehen. Aber eine geradlinige akademische Karriere, auch wenn man sich das jetzt anschaut, was von jungen Leuten erwartet wird, also in welcher Geschwindigkeit die sozusagen Grundstudium abschließen sollen, Doktorat machen, sich habilitieren sollen, diverse Stipendien, Fellowships und so, da ist nicht viel Platz zum Spielen. Und manchmal denke ich mir, da ist auch nicht viel Platz zum Denken, was problematischer ist. Nun ist die Entwicklung zum Expertinnentum natürlich auch verständlich, weil einfach das Fachwissen in ganz kleinen Bereichen enorm groß wird. Auf der anderen Seite, wenn man Zeitungen liest, Interviews hört mit zuständigen Politikern, aber auch Menschen aus dem wissenschaftlichen Bereich, hat man eigentlich den Eindruck, ja, es geht eh alles in Richtung Teamarbeit, um genau das eben zu gewährleisten, dass nicht der Einzelne, die Einzelne im Kämmerchen sich immer weiter spezialisiert, aber dann eigentlich schon in einem Spezialgebiet angelangt ist, wo es gar keine Vernetzung mehr gibt, sozusagen auf einer einsamen Landspitze steht und die Gefahr, dass die überflutet oder vom Meer hinweggerissen wird, einfach besteht. Naja, also viele der Teams, die ich kenne, sozusagen die sind aber, kommen alle aus dem gleichen Spezialgebiet. Ne? Also ich finde es ganz gut mit der Teamarbeit, aber für mich ist es auch eher immer eine neuere Entwicklung und ich meine, ich erinnere mich, wie ich meine Dissertation geschrieben habe oder so, das war wirklich irgendwie eine einsame Tätigkeit und es wäre einfach auch besser gewesen, sich mehr auszutauschen, weil man halt nicht dauernd das Rad von neu erfinden muss, sondern das ganz günstig ist. Ne? War aber eher noch, würde ich sagen, eine Möglichkeit, also auch ein bisschen breiter zu werden im Thema oder so. Weil in viele dieser Teams, die jetzt zum Beispiel gemeinsam Artikel schreiben, was jetzt auch in den Sozialwissenschaften immer üblicher wird, nicht nur in den Naturwissenschaften, das sind aber auch ganz, ganz enge Themenfelder. Also das sind nicht unbedingt interdisziplinäre Teams. Es gibt, ich meine, es gibt jetzt immer ja Versuche, ich habe heute gelesen den neuesten Call für Projekte, die von der Europäischen Kommission finanziert werden, und die betonen jetzt sehr die Interdisziplinarität und auch, was ich ganz schön finde, dass also die Geistes- und Kulturwissenschaften einbezogen werden sollten in Themenbereiche, die traditionell eher sozialwissenschaftlich sind. Muss man sich dann anschauen, was dabei so rauskommt. Also ich könnte mir dann gut vorstellen, dass das dann halt so aufgegliedert wird in einzelne Work-Packages, wie das so schön heißt, und dann immer noch die einzelnen Disziplinen schön mit sich alleine das machen und am Schluss packt man das in einen Endbericht. Muss nicht so sein, ne? Ist vielleicht auch zu pessimistisch. Aber ist es nicht so, dass das Wissen, das erworbene, erforschte Wissen eigentlich nur dann wirklich von Nutzen ist, wenn es eben von anderen Disziplinen auch aufgegriffen wird? Nicht notwendigerweise, oder? Es muss, glaube ich, nicht unbedingt von anderen Disziplinen aufgegriffen werden. Also in der Politikwissenschaft würde ich sagen, dass zumindest ein Teil dessen, was wir tun, dass da ganz schön ist, wenn es von der Politik aufgegriffen wird, was relativ selten der Fall ist. Ne? Und auch nicht alles, ne? Also wir machen schon auch Grundlagenforschung, aber es gibt da sicher so Dinge, also ich habe jetzt viele Jahre über Demokratisierung der Europäischen Union und europäischer Öffentlichkeit und sowas gearbeitet. Das wäre schon ganz schön, wenn es zumindest in Diskussionszusammenhänge reinkommt. Kommt zum Teil auch. Ne? Aber ich würde jetzt nicht unbedingt meinen, dass das aufgegriffen werden muss von der Seite der, weiß ich nicht, aus der Literaturwissenschaft oder so. Ne? Also das, es ist, ich meine, ich glaube, es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Interdisziplinarität deswegen nötig ist, weil immer alle Dinge mit allen zusammenhängen. Das ist zweifellos und das war schon immer so. Aber man hat halt eine bestimmte Perspektive auf ein Feld und anders geht es ja auch nicht. Den Gesamtzusammenhang erfasst man nicht. Dass diese Perspektive immer enger wird, halte ich für problematisch. Und die disziplinären Aufteilungen sind halt teilweise irgendwie, also zwischen den Wissenschaften, sind irgendwie willkürlich und weit hergeholt. Und deswegen denke ich, man macht es dann oft Sinn zu sagen, okay, jetzt setze ich das als Soziologin und der Politologin zusammen und wir schauen uns das Problem gemeinsam an. Ne? Aber ich denke auch, es gibt durchaus interessante Forschungsfragen, die tatsächlich von einer Disziplin bearbeitet werden können. Wie würdest du die Chance beurteilen, dass wir wieder sozusagen in Richtung eines Universalwissens uns bewegen oder einer universalen Verwendung und vor allem Verfügbarkeit des riesig werdenden Wissensschatzes? Naja, ich meine, ich glaube sozusagen, dass die Mainstream-Bewegung zurzeit sehr stark Richtung individueller oder von mir aus auch also institutioneller Verwertung von Wissen geht, was all dem widerspricht, nicht? Also sowohl der eigenen universalen Bildung als auch sozusagen der universalen Verwendbarkeit. Das ist halt einfach, also da werden einfach ökonomische, spätkapitalistische Strukturen aufgesetzt auf diesen Bereich auch. Also da würde ich das eigentlich relativ unwahrscheinlich halten. Andererseits gibt es natürlich die Gegenbewegungen, das weißt du besser als ich, nicht? Und es gibt Überlegungen nach Commons und Open Source und was weiß ich, und eben wirklich also etwas zu teilen, wo man, glaube ich, dann auch verschiedene sozusagen normative Hintergründe unterscheiden kann. Nicht? Also einerseits zu sagen, okay, das ist effizienter so, oder halt auch, dass da sozusagen etwas dahinter steht, was eben damit zu tun hat, dass man sich austauscht, dass man Wissen nicht verkaufen sollte, dass man eher im Kollektiv arbeitet oder so. Ich würde mal annehmen, dass sozusagen diese beiden Entwicklungen sozusagen parallel noch einige Zeit laufen und in der Form, in der sie jetzt laufen, dass also die eine, die deutlich hegemoniale ist, und die andere, die also, wo es mehr ums kollektive Miteinander denken geht, sich aber nicht abdrehen lässt oder so. Deine Herkunft ist, wie du schon gesagt hast, die Politologie. Wie würdest du Friedels ja sehr subjektives Geschichtsbild dieses Abschnittes, den du gerade gelesen hast, beurteilen? Ja, das ist eine witzige Frage. Da habe ich mir auch nachgedacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Wie ich studiert habe und noch mehr, wo ich in der Schule war, da war das ja auch ein sehr häufiger Zugang zur Geschichte, dass man also irgendwie über große Männer hauptsächlich gelernt hat. Nicht? Und die ganze Geschichte ist eine Abfolge großer Persönlichkeiten war. Und ich habe das an irgendeinem Punkt absolut abgelehnt. Ich bin also ganz klassisch marxistisch strukturell an Geschichte herangegangen. Und das ist also eben, also es geht um ökonomische Bedingungen, Unterbau, Überbau und also dass dieser persönliche Einfluss wirklich sehr, sehr gering einzuschätzen ist. Davon bin ich dann auch wieder etwas abgekommen. Und das war für mich ganz lustig, also mein Ex-Mann, der kommt aus der DDR, der hat in der Schule genau das Umgekehrte gelernt, also nur Strukturen, gab überhaupt keine Personen. Und der hat dann in Wien Geschichte studiert und es unglaublich genossen, wenn also wirklich so diese alten Professoren, auch als hätten sie persönlich gekannt über irgendwelche Herrscher oder so berichtet haben. Also durchaus ähnlich wie Friedel das so tut. Ne? Und ich denke mal, es ist eine wirklich interessante Frage sozusagen, dass dieses Verhältnis zwischen Struktur und individuellen Handlungsmöglichkeiten, zwischen Entscheidungsfreiheit bis zu einem gewissen Grad und dass diese Entscheidung natürlich aus irgendwas herauskommt, aus irgendwelchen Rahmenbedingungen. Also ich meine, man könnte ja manche Dinge, die Friedel hier beschreibt, auch aus ein bisschen einer anderen Perspektive anschauen. Ne? Also wenn er sagt, also Karl V. quasi hat sich schuldig gemacht, sich also um diese Religionsgeschichten nicht wirklich zu kümmern, so wie es den Fragen adäquat war, sondern nur aufgrund von außenpolitischen Entscheidungen, könnte man natürlich umgekehrt auch sagen, also die außenpolitische Situation war eben die vorgegebene Struktur, die viel irgendwie dringlicher und problematisch war und deswegen hat er halt nur so reagieren können. Also man könnte das Gleiche, was er beschreibt, aus verschiedenen Perspektiven sehen und wahrscheinlich haben beide eine gewisse Berechtigung. Nicht? Also diese Geschichte zwischen irgendwie einem gewissen Maß an Entscheidungs- und Willensfreiheit einerseits und durchaus auch dem Einfluss psychologischer Faktoren und andererseits halt der Tatsache, dass Politik ist nicht mit Psychologie adäquat zu betrachten. Irgendwie. Das mag so ein bisschen auch so aus der eigenen Fachdisziplin kommen, zu sagen, die Psychologen können uns die Arbeit nicht wegnehmen. Da braucht es was Eigenes, da sind wir die Politologen. Aber ich denke mal wirklich, das finde ich sehr spannend da drinnen. Ist aber jetzt für mich eben klar, ne? Also je älter ich wäre, desto weniger fixe Weisheiten habe ich nicht. Also irgendwann wusste ich ganz genau, wie das läuft, nämlich marxistisch, jetzt weiß ich es niemand. Also das ist irgendwie, ich sehe die Bedeutung von beiden. Und es ist natürlich unglaublich schön lesbar irgendwie, nicht? Also diese Beschreibung der Psychologie der Habsburger oder so. Naja, wenn ich da meine Vermutung äußern darf, ich glaube, es hat natürlich beides einen Einfluss. Weil auf der einen Seite gibt ein System oder eine vorgefundene Situation eben ja natürlich eine Vorgabe, aufgrund derer man agieren kann und nicht anders. Auf der anderen Seite, also wenn ich mir politische Vorgänge ansehe, denke ich mir, oft sind es eigentlich ganz, ganz kleine persönliche Verletztheiten oder was auch immer, die dann eigentlich Dinge bewegen, die oft eine Eigendynamik bekommen. Ja, klar. Es ist nur, ich meine, das Schwierige finde ich, dass ja die Strukturen, in denen wir arbeiten, oder die Diskurse, um das mal so zu sagen, ja sozusagen auch in unser eigenes Wollen einwirken. Ne? Das heißt, das ist ja nicht bipolar, ne? Also die Struktur und das, was ich will, sondern das, was ich will, hat dafür damit zu tun, sozusagen, was mir auch erklärt wird, was ich wollen soll oder so. Nicht? Irgendwie. Das ist die eine Geschichte, die wirklich also relativ. Und trotzdem gibt es Entscheidungen. Es gibt ganz offensichtlich und empirisch belegbar Entscheidungen, die gegen alle hegemonialen Diskurse gehen. Ich meine, es gibt Revolutionen, nicht? Und auch im Kleinen. Ne? Und das ist sehr spannend. Ne? Und die zweite Geschichte ist natürlich auch, dass sozusagen im individuellen und kollektiven Verhalten unheimlich viele Kontingenzen sind und dass eben auch politische Prozesse oft zu einer Eigendynamik gewinnen. Ne? Also es gibt manchmal so Verhandlungen irgendwie so ganz banaler Art, also ich habe mir das gedacht, wo die Ministerin mit den Lehrern verhandelt hat, wo ich der Meinung war, da muss in dem Prozess irgendwas schiefgelaufen sein, weil plötzlich also Dinge beschlossen wurden, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatten, warum sie sich zusammengesetzt haben. Ne? Also diese Geschichte mit den schulautonomen Tagen, die hat mit nichts was zu tun gehabt, ne? Das hat mit Budgets nichts zu tun, gar nichts. Ne? Und wenn man denkt, ein Missverständnis oder alle waren schon müde oder man musste irgendwas jetzt zugeben oder irgendwie sowas. Nicht? Irgendwie also was, auf jeden Fall mit Rationalität, das in diesem Sinne gar nichts zu tun hat. Ich glaube das Letztere. Es musste etwas dabei herauskommen und man hat halt etwas herauskommen lassen, womit beide leben konnten. Ja. Und so, was nichts zu tun hatte mit der Ursprungsfragestellung der ganzen Geschichte. So wie mir mal jemand gesagt hat, wenn bei angesetzten Verhandlungen zwischen Staaten, also in den 90er Jahren noch, nichts erreicht wurde, dann haben sie halt Regelungen gemacht bezüglich Doppelstaatsbürgerschaften. Deswegen ist es auch ständig hin und her gegangen. Also mal war das mit dem Staat möglich, dann wieder nicht. Na gut, in der EU-Politik, das kennt man eh nicht, da werden ja dann so Pakete abgetauscht, das ist ja relativ schwer zu durchblicken, nicht? Weil dann irgendwelche Bestimmungen über die Fischerei werden dann also abgetauscht gegen irgendwelche Asylbestimmungen oder so, und das ist dann relativ schwer zu erkennen, warum sich ein Politikfeld so oder so entwickelt hat, nicht? Wenn man das nicht kennt. Ich fand sehr interessant die Stelle, wo die Ökonomie ins Spiel kommt, weil Friedel im Vorwort selbst sehr ausdrücklich schreibt, dass er die Ökonomie als ganz, ganz unterste Stufe menschlicher Kulturtätigkeit sieht, auf der sehr viel anderes ruht, aber die Höhepunkte finden stets woanders statt. Auf der anderen Seite schreibt er hier ganz klar explizit, ja, also der Mann wurde Kaiser nicht, weil er der Beliebteste war oder weil er der Geeignetste gewesen wäre, sondern weil er die höchsten Budgets hinter sich hatte. Und das ist ja etwas, was, weiß ich auch gar nicht, ob es damals begonnen hat, aber auf jeden Fall wirkt es bis heute. Naja, ganz deutlich, nicht? Und das ist irgendwie also auch diese Art, wie jetzt Persönlichkeiten aufgebaut werden oder so, nicht? Mit ganz großen Budgets, nicht? Und irgendwie so wirklich völlig umgebaut werden quasi, nicht? Also die Merkel oder sowas, wie eine ganz andere Person dann rauskommt, nicht? Das ist sehr deutlich. Zugleich habe ich schon den Eindruck, also das ist vielleicht doch auch ein Vorteil der Demokratie, dass das auch erkannt wird von einem Teil der Bürger und Bürgerinnen und es dann durchaus auch so Quereinsteiger gibt mit kleineren Budgets, die dann plötzlich punkten können mit, weiß ich nicht, einer originellen Idee oder so. Dass das häufig Leute sind, wo ich es nicht so gerne hätte, dass sie punkten, ist jetzt wieder eine zweite Geschichte. Nicht? Aber dass sozusagen diese Maschinerie völlig friktionsfrei, reibungslos läuft, sie glaube ich nicht. Jetzt, zumindest auf dieser Ebene der Wahlen. Ne? Das glaube ich auch. Also ich glaube sogar, die Manipulationskraft eines Stichhand hat Grenzen. Ja, weite, aber doch. Auf der anderen Seite ist für mich also die irische EU-Abstimmung ist für mich genauso ein Punkt, weil kein Land hat so stark profitiert von der EU wie Irland. Irland war bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts ein, man kann sagen, Armenhaus Europas. Hat dann einen unglaublichen Aufschwung genommen. Das heißt, die meisten Menschen der irischen Bevölkerung haben bitterste Armut noch miterlebt, zumindest, wenn auch nicht am eigenen Leib, aber doch in ihrer Umgebung gesehen. Dennoch war es möglich, mit Hilfe eines amerikanischen Finanziers, meines Wissens, die Abstimmung, die eigentlich zum Ziel hatte, solche Vorgänge zu standardisieren und in ein Vertragswerk niederzuschreiben, dass die künftig möglich sind, auf dieser Basis ja komplett umzudrehen und floppen zu lassen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das in Österreich wesentlich anders laufen würde. Ja, na, das ist, ja. Naja, gut, das ist ein irischer Millionär mit US-Connections, glaube ich, aber das ist egal. Ich meine, das war sicher ein Faktor der irischen Abstimmung. Umgekehrt ist die Verfassung in Frankreich und den Niederlanden gefloppt, wo es das nicht gab, diesen Einfluss. Und was auch irgendwie erstaunlich war. Und es ist schon so, dass also die Verfassung schon außerordentlich schwierig war, es also ein außerordentlich schwieriges Thema war für eine Volksabstimmung. Wobei im Übrigen trotzdem immer dafür gewesen wäre, dass es sowas gibt, und zwar möglichst EU-weit. Einfach weil darüber Debatten entstehen und dann irgendwie das sozusagen auch besser erklärt wird in diesen Debatten, also den Bürgern und Bürgerinnen auch. Der Vertrag von Lissabon ist noch einmal irgendwie, also mit dem bewussten Ziel, glaube ich, umformuliert worden von der Verfassung her, das noch einmal unverständlicher zu machen. Ne? Und damit gab es natürlich, es gab in Irland auch relativ viel Missverständnis, wie in allen anderen Ländern auch, nur sonst hat keiner mehr abgestimmt. Nicht? Also ich denke mal, es gibt da schon mehrere Faktoren. Und es gab auch, in Irland bin ich mir nicht sicher, in Frankreich auf jeden Fall, da war die Seite, die für die Verfassung war, so arrogant, dass die eigentlich überhaupt noch keinen Argumenten gesucht haben für diese Verfassung, erst also wo sie sozusagen von den Skeptikern irgendwie herausgefordert wurden, was auch keine gute Haltung zur Öffentlichkeit ist. Also es sind verschiedene Aspekte, aber natürlich kann man damit Geld relativ viel machen. Die Punkte, die sie angeführt haben, waren natürlich alle völlig idiotisch. Ne? Die zweite Geschichte, die ich weiß das aber nicht, das ist rein anekdotisch. Also wenn immer ich in Irland war, gerade auch in den 90ern, wo sich das sehr viel so bewegt hat und durch die EU, und das war völlig klar, ne, haben mir die meisten Gesprächspartner also sehr emphatisch gesagt, dass das doch mehr mit der irischen Wirtschaftskraft zu tun hat, als damit als mit der europäischen Integration, dass sie das eigentlich auch allein geschafft hätten. Also ich weiß jetzt aber nicht, ob das irgendwie repräsentativ ist, aber da war so ein Bild so quasi. Jetzt wollen wir nicht, also dass das sozusagen, dass wir gerettet wurden nach der europäischen Integration, sondern eigentlich haben wir es doch alleine gemacht. Ne? Das wusste ich nicht, diesen Aspekt. Ich bin mir aber nicht sicher, ne? Dass ich hab sogar wegen der EU-Projekt dort gearbeitet, also es waren schon einschlägige Leute, mit denen ich geredet habe. Ja, ich glaube, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, in Frankreich hat es eine Rolle gespielt, dass die eine Partei einfach sehr arrogant agiert hat. Da hast du den persönlichen Einfluss. Ich glaube schon, dass die Ideen eines Luthers in der Zeit lagen und dass es Menschen gab, die sogar viel, viel radikalere Ansätze verfolgt haben, wie Thomas Müntzer eben zum Beispiel. Ansätze, die uns heute eigentlich wieder sehr modern vorkommen zum Teil. Ich glaube nur, trotzdem, wenn es die Person Luther nicht gegeben hätte, wäre sicher was in diese Richtung passiert, aber anders. Naja, sicher. Das ist schön in dem Text auch, wie er sagt, nicht, also wie die Geschichte halt umgeht mit denen, die nicht gesiegt haben, dass sie einfach irgendwie verloren gehen, nicht, aus der Geschichtsschreibung. Ja, ich meine, klar, ich denke auch, dass das in dieser Art irgendwie zusammenspielt. Ja. Womit ich wirklich ein bisschen Probleme habe jetzt von der Herangehensweise, ist sozusagen diese Psychologie aller Habsburger über 600 Jahre. Also das ist heftig. Ne? Das ist eine sehr große Erzählung, die da versucht wird, und dann noch psychologisch, obwohl es sehr lustig ist. Ja, also aus meiner Sicht auch durchaus zutreffend. Es ist ein bisschen, sagen wir mal, eine großzügige Aburteilung, aber im Kern finde ich das schon nicht ganz unzutreffend. Ja, also ich gehe mir da auch zu wenig aus. Gell? Bei Franz Josef würde ich es unterschreiben, das ist, soweit ich das weiß, das ist offensichtlich, dass das irgendwie so war. Ob die wirklich alle so waren? Nein. Du hast gerade die Stelle zitiert, wo ihm gesagt wird, dass die Vorläufer, die sich so jetzt nicht durchgesetzt haben, sehr oft aus der Geschichte dann herausfallen, aus der Geschichtsschreibung. Wir sehen also eigentlich eine Geschichtsschreibung der Gewinnerlose. Natürlich, ja. Würde sich nicht auch auszahlen, sich mit den sogenannten Nieten, unter Anführungszeichen, auseinanderzusetzen? Doch, das wäre ein wunderbares Projekt. Das würde ich sehr schön finden. Eigentlich. Also wäre, da passiert aber wenig in der Richtung, oder? Ja, also ich wüsste von keiner, zumindest keinen systematischen Zugängern dazu. Nicht? Also ich meine, es gibt ja das Thema, das gibt es ja schon lange, so diese Geschichten mit Geschichte von unten, eben, dass man nicht auf die großen Persönlichkeiten schaut, sondern mehr so, sozusagen wie die Masse der Bevölkerung oder so. Aber dass man jetzt wirklich, also vereinzelt gibt es dann Forscher, Forscherinnen, die sich mit einer Persönlichkeit gerne auseinandersetzen wollen oder sowas und die das tun. Aber ich wüsste von keinem systematischen Zugang dazu. Was aber nett wäre, ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Monika Mokre. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 27. August 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.